rappt nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist unverständlich für die Ohren. Jay den Deidos fragen, Jungs, woher kommt die Idee? Sie erfindet es in den Snack, das klingt als Pladitsch Trey. Pladitsch Trey, verpiepst es 7, 8, 9. Ich mach da mit zu rügen, könnt ihr auf dich ablenken? Rett es Brock, kleid du's nicht an Moors. Wie will bloß beten, Rümmen, Jump und G-So? Superstore! Man kommt zu mir den Dörr, Pomek mit der ganze Viertel. Kommst du hin an Nudel-Deo, Büdel, Büdel, Büdel? Wir sind das Nudelmesser und der besten Pfeffer. Du kommst unter die Schädel, mit Dödel zum Bemesser. Bis es nifst, ist nivar und ich kiffst, ich gewahr. Doch dir gegenüber so ne Smuxen schibber. In den Smuxen silber, sondern noch was river. Bin Kummer, da dann heute über den Grund was river. Gut, dass das denn bewahr, du da zackst river. Und wohnst mit dem Mutter irgendwie noch striver. Die klingt just so als Deichkind, wey. Nat Bo, schon zick für DFB. MC für die Konfi, Bäder, Röhm, Krok, hey. Wann er kommt hier endlich wat von Jan Delay? Die klingt just so als Deichkind, wey. Nat Bo schon sitzt für DFB. MC für die Kompi, Bäder, Röhm, Krok, Hehl. Wann er kommt hier endlich was von Jan Delay? Sie kommt auf die Bühne, drückt auf Play. Und ist im Hellschäfer, ist Jan Delay. Meine Dern schon mal so kleiner Dreh. Doch auf Sattler geholt muss sehen. Man wird sind sie denn so für Verein? Wo kein sind das ohne DFP? Der Rubrain, das ist noch ein Fame. Und sie sind doch bloß rum und trinkt Tee. Die klingt just so als Eichkind Schwey. Oh, das ist ein Bruder Ubu Stain. Sie will krasse Rapper wehen. Man, da sind sie nicht allein. Single Ladies, Beyoncé. Otto Minzbad von Kanye. Auf dich, Benzel, Gröle, Ray. Davon wurde Mensch auf Spain. Die klingt just so als Eichkind Schwey. Nat Bo schon zick für DFP. MC für die Konfi, Bäder, Röhm, Krok, Hehl. Wann er kommt hier endlich was von Jan Delay? Die klingt just so als Deichkind, Trey. Nat Bo schon zick für DFB. MC für die Konfi, Bäder, Röhm, Krok, Hehl. Wann er kommt hier endlich was von Jan Delay? Nun mal do. Ohne Zukunft ist nur kein Brain. Süß, ich hef nur Bleach Phone. Okay, nicht nächste Generation. Das sind Wetter so ein billigen Rap. Und mit Tafeln lassen Dinge und Fett. Riemen ist aus dem Tänen, Rapper und Grown. Und wir werden nun mit einer Alliteration. Make morgen müde, März und Munner. Mit der Farbe von mir kein lyrisch Wunder. Fettes Buffer mit Decke für de Bane. Warum ne Views nicht liegst, dich in Trey. So was Deichkind Trey. Nat Bo schon zick für DFB. MC für die Konfi, Bäder, Röhm, Krok.